Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dienstleistende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja. Okay, so als werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Max. Max. Max Müller. Max Müller. Okay. Herr Müller, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Max Max Ah. Müller MMÜ LLER. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Müller? Ja, Frau Doktor, ich bin 61. 61. Okay. Ja. Und wie viel wiegen Sie? Wann sind Sie genau geboren? Ja, 1. Juli. 1964. 64. Okay. Ja. Und wissen Sie, wie groß Sie sind und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 1,71 groß und Mhm. wiege ich 91 Kilogramm. 91. Okay. Ja, Frau Doktor. Wie Leider. heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, Herr Wolfgang Stark. Mein Hausarzt heißt Wolfgang Wolfgang Stark. Stark. Mit K oder G? K. Mit K. K. Wolfgang Stark. Stark. Ja, Stark. Ja, okay. Herr Müller, was für Sie heute sonst? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ehrlich zu sagen, ich fühle mich sehr müde. Ja, seit 3 Monaten. Mein Leben ist eingeschränkt. Ich fühle mich immer müde. Ich fühle mich ganz Tag schläfrig. Ja, ich möchte immer schlafen. Das ist sehr schlimm. Denken Sie, es eine bestimmte Auslöser für diese Müdigkeit gibt? Schlafen Sie gut? Ja, ich hab 15 Kilogramm zugenommen in letzter 2 Jahren. 15 Kilogramm 15 Kilogramm. ja zugenommen. Deswegen ich bewege nicht. Ja, ich treibe keinen Sport. Mhm. Vielleicht ich denke wegen Übergewicht fühle ich mich müde. Aber ich weiß nicht natürlich. Okay, haben Sie andere Begleitsymptome mit dieser Müdigkeit zum Beispiel? Haben Manchmal habe ich Sie Kopfschmerzen, Kopfschmerzen? Okay. manchmal, ja, ich fühle Kopfschmerzen. Und Haben Sie jetzt Kopfschmerzen? nicht schlimm, ich kann sagen, ja, Okay, leicht. nicht schlimm. Haben Sie Husten oder Atemnot? Nein, habe ich kein Husten, aber wenn ich Treppe steigen, ja, ich fühle ein bisschen müde. Ich kann nicht gut bewegen, ich kann sagen, Okay. Atemnot habe ich beim Treppe steigen, ein bisschen Atemnot habe ich. Aber jetzt habe ich keine Atemnot, während Treppe steigen, nur. Sind Sie in Ruhe auch Müdigkeit oder fühlen Sie sich in Ruhe auch müde? Ja, manchmal schlafe ich, während ich Fernsehen schaue. Ich schlafe einfach. Okay. Schlafen Sie gut in der Nacht? Nein, nein, Frau Doktor, ich schlafe nicht gut. Ein oder zweimal wache ich auf und gehe ich zum Klo, zu Wasser lassen und aber ja, meine Frau hat mir gesagt, dass mein Schlaf manchmal in der Nacht 2 oder 3 Mal stoppt. Und ich kann nicht atmen. Nicht atmen. Ja, nicht ich kann nicht atmen. Mein Atem stoppt zwei oder dreimal in der Nacht und schlafe ich sehr laut, Frau Doktor. Ich schnarche. Ja. Und meine Frau hat immer Beschwerden über mich. Deswegen schlafen wir nicht zusammen seit 3 Monaten. Sie schlafe im Schlafzimmer, ich schlafe im Wohnzimmer. Das Ja, okay. finde ich nicht gut. Mein Leben ist eingeschränkt. Ja, ich Ich verstehe. brauche Hilfe, Frau Doktor. Aber die größte Problem ist, ich fühle mich müde und ich möchte immer schlafen, ganz Tag. Das ist sehr schlimm. Ja, ich denke, Sie schlafen nicht gut, deshalb fühlen Sie sich müde Alltag. Okay, wir Ja. werden Sie helfen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich hoffe so. Ich brauche dringend Hilfe, Frau Doktor. Ja, Okay. ve wenn Sie nicht helfen, ja, soll ich meine Frau verloren? Ja. Nein, nein. Ja, bitte denken Sie nicht an das Schlimmste. Ja, gibt es keine Grund. Sie beschweren immer über mich. Ja, das ist sehr schlimm, Ja, ja. ich verstehe. Das ist eine schwierige Situation. Ama wir werden Sie helfen. Wir werden Ihnen helfen. Kein Problem, okay? Okay. Ist bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Oder Ja, ich leide an Vorsteckdrüsenvergrößerung und ich nehme einen Medikamente. Ich gehe in der Nacht ein oder zweimal zum Klo und ganz Tag auch. Ich kann nicht mein Harn genau lassen. Ein bisschen lasse Okay. ich mein Harn, aber nach 3 oder 4 Stunden gehe ich wieder und das ist schlimm. Dagegen nehme ich ein Medikament, ich erinnere mich nicht daran, aber. Und ich habe auch chronische Lungenentzündung und manchmal Chronische Lungenentzündung, okay? ja, manchmal nutze ich Spiriva Spray, wenn ich Atemnot habe. Und auch leide ich an Benutzen Sie eine Bluthochdruck. Was? Bluthochdruck, okay? Seit Ja, wann ja. haben Sie Bluthochdruck? Ja, Bluthochdruck seit 15 Jahren, Frau Doktor. 15 Jahre. Okay, und chronische Lungenentzündung, seit wann haben Sie chronische Lungenentzündung? Und Ja, seit 3 Jahren leide ich an chronischer Lungenentzündung. Deshalb ja. hörte ich Zigarette auf. Vor 3 Jahren Ja. hörte ich Zigarette auf, ja. Ich gratuliere Sie, okay? Mein Hausarzt empfohlen aufzuhören, weil ich hatte sehr schlimm eine chronische Lungenentzündung Attacke und ich könnte nicht gut atmen und ich musste Zigarette aufhören. Okay. Und Sie haben eine Vergrößerung, Schilddrüsenvergrößerung. Nicht Seit Vorstellendrüse, Prostat Vergrößerung habe ich. Vorsteherdrüse. Ja, Ja, okay. ja, Entschuldigung. ja. Entschuldigung. Vorsteherdrüse. Okay. Seit wann haben Sie? Ja, seit ungefähr 7 Jahren leide ich an. 7 Jahre. Ja. Okay, aber ja, okay, ich verstehe. Und Frau Doktor, ich nehme Haben Sie Amlodipin Tablet. auch Herzrasen? Amlodipin Tablet nehme ich Okay. täglich. Amlodipin. Und ich nehme Welche auch A Dosierung wissen Sie? 10 Milligramm morgens nehme ich und nehme ich auch Aspirin. Mein Hauser hat mir empfohlen, Aspirin zu nehmen. Hat mir gesagt, dass ich Okay. Risikofaktoren habe. Werte Deswegen Dosierung 100. 100 Milligramm ja nehme ich regelmäßig. Wiederholen bitte. Ich habe nicht gut gehört. Acetilsalicylsäure 100 Milligramm. Ihre Hausarzt. Ja, Ja. empfohlen zu nehmen und ich nehme regelmäßig. Morgens, 100 okay. Milligramm. Ja. Okay. Nehmen Sie andere Medikamente, Amlodipin, Aspirin und Spiro-Spray. Noch etwas? Noch gibt es gegen Prostat, aber ich erinnere mich nicht Okay. daran. 4 Milligramm etwas gegen Prostat. 4 Milligramm. Ja. Okay, ja, okay, kein Problem. Haben Sie Ihre Medikamente-List dabei? Nein, Produktor, zu Hause. Nein. Okay. Yes. Frau Müller, Herr Müller bin ich. Ich habe okay. Prostata. Ja, okay. Herr Müller, Yes. haben Sie Herzrasen, Herzklopfen oder Herzstolpern? Nein, habe ich nicht. Okay, ist Ihnen eher beim geschwollen Schwellung, Rötung oder Überwärmung aufgefallen? Jetzt, oder? Jetzt, ja. Jetzt Oder habe seit ich nicht, 3 Monaten? aber ja, vor 3 Jahren hatte ich einmal geschwollene Beine. Beide Beine waren geschwollen und jetzt habe ich nicht, aber. Ich hatte Okay. sehr starke Atemnot. Waren Sie für diese Ja. Beschwerden? Ja. Okay. Vor 3 Jahren. Sie haben Ja, vor eine 3 Jahren. geschwollene Beine Ja. Und und Atemnot Atemnot. hatte. Ja. Okay. Haben Sie eine Behandlung gehabt? Ja, Oder mein haben Sie Hausarzt hat eine mir Diagnose stellen? gesagt, dass es chronische Lungenentzündung hat mir diagnostiziert. Hat mir gesagt und wegen dieser Chronische Beschwerden Lungenentzündung. ja. Ich wurde im Krankenhaus behandelt, 7 Tage. Sie haben mir gesagt, das war ein chronische Lungenentzündung-Attack. Ich hatte Atemnot, geschwollene Beine und Okay. Und Sie haben im Krankenhaus geblieben Ja. für Behandlung. Ja, Okay. ja, ja, ja. 7 Tage. 7 Tage. Okay, ich verstehe. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, mit 35 Jahren mein Wurmfortsatz entfernt. Blinddarm entfernt. Blinddarm entfernt. Blinddarm. Ja. Okay. 35 Jahre mit. Noch etwas? 35 Jahren Ja, mit. ich 35, verstehe. ja. Haben Okay. Sie andere Operationen? Nein, nur einmal haben wir Okay. operiert. Okay. Ja, ich verstehe. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin LKW-Fahrer, aber seit 3 Monaten kann ich nicht arbeiten. Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, dass ich nicht arbeiten könnte wegen meiner Müdigkeit. Jetzt Sie sind Ja, ich bin arbeitslos. arbeitslos. Ja, Ja, arbeitslos. Das okay, ist sehr ja. stressig. Ja, ich verstehe. Das ist eine schwierige Situation. Ja. Und sind Sie verheiratet? Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Söhne. 2 Söhne. Okay. Sind Sie Erzone gezund. Ja, sie sind Haben Sie irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeiten? Nein, ich habe keine Allergie. Ja, es freut mich. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Okay, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, vor 6 Monaten war ich mit LKW ganz Europa gereist. Okay, ganz Europa. Yani nicht gereist, yani wegen Arbeit. Okay. Sie haben gesagt, Herr Müller, vor 3 Jahren haben Sie aufgehört, aber haben Sie rauchen aufgehört. Aber seit wann oder welches Jahr haben Sie geraucht? Welche Jahr? Ja, wie Vor viel 3 Jahr. Jahr? Nein, nein, wie Wie viel viel Jahr? Jahr? Ja, 35 Jahr habe ich 1,5 Schachtel Zigarette geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, jeden Abend trinke ich ein oder zwei Bier. Das ist Ein nicht oder. Alkohol, wie Wasser, das ist nicht Alkohol. Okay. Seit wann haben Sie trinken ein oder zwei Flaschen Bier? Ja, als ich Jugend war, ja, 20 Jahre, als ich Okay. angefangen habe, ja. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen beim Vater oder bei der Mutter? Ja, mein Vater leidet an Zuckerkrankheit. Er ist aber 88, Frau Doktor, er ist sehr alt. Aber meine Mutter auch sehr viel geraucht und an Lungenkrebs verstorben vor 5 Jahren. Es tut mir sehr leid. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin einzige Kind, Einzelkind. Wie ist Ihr Appetit? Sie haben gesagt, Sie haben circa 15 Kilogramm innerhalb. Ja, ich esse gerne, besonders Fleisch, ich esse gerne. Sie haben zugenommen. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, jede Nacht lasse ich Yani. Wasser zweimal, ja. Ja, okay. Ich leide an manchmal Verstopfung. Manchmal Verstopfung. Okay. Haben Sie jetzt Verstopfung? Ja, das ist normal, denke ich. Zweimal pro Woche gehe ich zum Klo. Zumal Provo. Okay. Ja. Haben Sie Nachweis oder Nein. Nein, ama ich schwitze viel. Wegen Kiloabnahme, denke ich. Ich schwitze ganz Tag. Das ist schrecklich. Okay. Haben Sie Brustschmerzen oder ein Angegefühl? Jetzt habe ich nicht, aber manchmal huste ich wegen Entzündung, Lungenentzündung, und während Husten habe ich ja Brustschmerzen. Okay. Aber jetzt habe Aber ich keine jetzt, Husten. evet, Nein. ja, jetzt keine Husten. Okay, verstehe. Ja. Herr Müller, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, ich habe Angst natürlich. Meine Mutter an Lungenkrebs gestorben. Ja. Ja, Kann ich Krebs haben oder was habe ich? Ich verstehe Ihre Sorge sehr gut, Herr Müller. Aber Aber jetzt momentan gibt es keinen Grund für Sorge und es ist so für es ist noch so für um etwas Genaueres sagen und ihre Beschwerden können viele Ursachen haben und ich möchte sagen, dass Krebs nicht immer erblich. Bitte denken Sie sich nicht gleich an das Schlimmste und bitte positiv, ich rate Ihnen positiv zu denken. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige Laborwerte und einige operative Untersuchung durchführen. Alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Ich möchte Sie bitten, noch wenig Geduld zu haben. Ist das Ordnung für Okay, Sie? Frau. Okay, Frau Doktor. Ja. Okay. Ja. Gut. Herr Oberarzt burada mı? Şef Arzt'ım. Oberarzt bugün izinli herhalde. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Der Patient heißt Max Müller, ist 61 Jahre alt, 1,71 Meter groß und 91 Kilogramm schwer. Herr Müller stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten. 3 Monaten beştehender fatik vor und der patient berichtete manchmal berichtete dass er manchmal sefalgi und Belastung abhängig Dyspnoe hat und er erwähnte dass er im Schlaf laut schnarchen und Atemstillstand hat. Die Fragen nach Husten, Fieber oder Fieber, ja, wurden verneint. In der vegetativen Anamnese ergaben sich circa 5 Gewicht zu nehmen von 15 Kilogramm innerhalb von 2 Jahren der Patient klagte über Nüktri und manchmal Verstopfung. Aynı geviş tsunami. Ya gibi sunar. Abnahme mi dedim gene? Neyse Ne aynı. mi? Su ne mi dedi? Su ne Zuneyim. mi? Ya gibi sunar. Gibi su name. Okay. Zu ne? Gibi sunar. Der Patient in der vegetativen Anamnese ergaben sich eine Gewichtszunahme circa von 15 Kilogramm innerhalb von 2 Jahren. Und der Patient klagte über Nüktri zweimal in der Nacht und manchmal Verstopfung, manchmal Obstipation und Hyperhidrose. Und der Patient fühlte sich immer Alltag schläfrig. An Vorerkrankungen leidete er. Seyyarın an arteriyeli hipertoni. Und seit 7 Jahren benign prostata hyperplasie. Und seit 3 Jahren an chronische Lungenerkrankungen. Und nimmt regelmäßig Amlodipin 10 Milligramm morgens, Acetylsalicylsäure 100 Milligramm morgens eine Spritzspray bei Bedarf und er benutzt Spray bei Bedarf und er nimmt eine Medikamente gegen benign Prostatiperplosie, aber der Name und die Dosierung des Medikaments sollten geklärt werden. Er ist nicht rauche, aber zuvor er habe seit 35 Jahre 20 Zigarette pro Tag geraucht und er trinke ein bis zwei Flasche Bier seit circa 40 Jahren am Abend. Er treibt keine regelmäßig Sport. In der Familienanamnese wurde angegeben, ihr Vater da, dass sein Vater Diabetes mellitus Typ 2 hat und seine Mutter an Bronchialkarzinom verstorben ist. Er hat keine Geschwister. Er ist jetzt arbeitslos, aber zuvor er hat als LKW-Fahrer gearbeitet. Er ist verheiratet, habe zwei gesunde Söhne. Er ist vollständig geimpft und hat keine bekannten Allergie oder Unverträglichkeiten. Und Reiseanamnese ist unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Schlafapnoe hin. Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht Hypothyreose und Lungenkarzinom. Ja, und Lungenkarzinom in Betracht. Ja, als Differentialdiagnosen kommen Lungenkarzinom und Hypothyreose und Anämie in Betracht. Ja, Welche und Symptome hat er wegen OSAS? er hat Schnorken metabolisches Syndrom. Er hat Schnorkens Übergewicht und er habe eine Atemstillstand Vorgeschichte. Diese Symptome sprechen für eine OSAS oder Schlafapnoe. Zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich den Patient körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, erhöhten Hals- Hals Umfang hat und inspiziere, ja, oder ich untersuche, ich würde Hals, Nasen, Rachenraum untersuchen, um die mögliche anatomische Pathologie festzustellen, zum Beispiel Tonsillhyperplasie oder Nasendeviation. Ich Lunge, ich auskultiere Lungen, um die andere Lungen Pathologien auszuschließen. Welche andere Lungen auskulturieren Sie? Ja, Ich der. kenne zwei Lunge. Gibt es noch weitere Lunge? Nein, nicht Lunge, Lungenkrankheit oder Lungenerkrankung, Pulmonalerkrankung. Ich auskulturiere die Lungen und das Herz. Ja, ich Lungen, ja, ich auskultiere die Lungen und die Herz und Das Herz. das Herz, ja, den Lungen und das Herz. Und ich kontrolliere die beide Bein um die Ödeme und um die peripheral Ödeme auszuschließen. Ja. Dann ich würde Blut abnehmen und einige Laborparameter überprüfen. Zum Beispiel großes Blutbild, Entzündungsparameter, BCG, BSG, ja, BSG und Und C, ja, C, nein, C. CRP. Okay, CRP und CRP Nieren- und Leberwerte und Elektrolytin und meine Differentialdiagnosen so anschließen. Ich würde Thyroide Hormone bestimmen lassen Welche und türlü hormone bestimmen lassın? TSH und FT4 und 3 bestimmen lassen. Und um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und ihm eine Schlaflabor, eine Polysomnographie durchführen. Okay, durchführen. Und eine Röntgen-Thorax kanı veranlassın. Um die mögliche Lungenerkrankung, Lungenpathologie so auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Ich empfehle den Patienten Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion und Alkoholkarenz auch. Und Bewegung um die Gewichtsreduktion, ich empfehle dem Patienten ich empfehle dem Patienten eine Beatmungstherapie mit einer Geräte, die CPAP-Therapie, ich meine. Ich empfehle den Patienten CPAP-Therapie. Und ja, CPAP-Therapie. Falls der Patient eine anatomische Pathologien hat, eine chirurgische Therapie empfehlen. Okay, alles ist das. Herr Kollege, wie können Sie Hypothyroidie ausschließen? Hypothyroidie, ja, Hypothyroidie. in Labor Untersuchung ja, können wir mit Thyroidehormon kann Hypothyroidie ausschließen. Und? Was meinen Sie? Und die körperliche Untersuchung kann einige Sachen, zum Beispiel Haarausfall oder Verstopfung oder Müdigkeit, ja. Schilddrüse Ja. sonografi. Ja, natürlich. Schilddrüsenonografie können wir durchführen. Sintigrafi. Sintigrafie auch können wir machen, aber in diesem Fall diese Untersuchung, ich glaube, gegebenenfalls können wir durchführen. Wie können Sie Lungenkrebs ausschließen? Ja, für Lungenkrebs, ich denke, eine CT, Thorax durchführen. Und wenn wir eine Tumore, falls wir einen Tumor bestätigt, müssen wir eine Biopsie entnehmen. Wie können Sie eine Biopsie entnehmen? Mit Bronkoskopie können wir eine Gewebeprobe entnehmen oder Biopsie. Können Sie so uns Bronkoskopie aufklären? Ja, Bronkoskopie ist eine Untersuchung, um die mögliche Lungenerkrankungen bestätigen. Wir benutzen eine Schlauch, eine flexible Schlauch in den Mund einführen bis zum Lunge und im die Ende von dieser Schluss gibt es eine Kamera. Ja, Schluss oder Schlauch? Schlauch, ja, Schluss mit Schlauch, flexibel Schlauch. Und mit diesem Kamera können wir die Struktur, die Wand und die mögliche Tumore sehen. Und wir können eine Gewebeprobe entnehmen. Das ist invasive. Für diese Untersuchung, diese Untersuchung muss der Patient keine Vorbereitung machen. Nein. Aç mı kalıyor? Soll vor der Untersuchung 6 Stunden nüchtern sein. Ja, Und sechs. wir geben dem Patienten leichte Schlafmittel. Wir machen auch örtliche Betäubung. Örtliche Betäubung, ja. Ja. Ja. Nach der Untersuchung. Zolte die der Patient nicht wichtigste Sache machen, zum Beispiel Autofahren oder eine Dokumente unterschreiben und der Patient sollte jemanden mitbringen. Warum? Warum? Çünkü ihtiyacı var. Nachdem der Patient sollte nicht allein bleiben. Deshalb allein bleiben, ja. Deshalb der Patient braucht jemanden. Der Patient soll ein Begleitperson Evet. mitbringen, Ja. die nach Hause so bringen. Ja. Ist diese Untersuchung schmerzlos oder hat Schmerzen? Eigentlich diese Untersuchung ist schmerzlos, aber während der Schlauch-Einführung der Patient kann ein bisschen Schmerz fühlen. Ja, Wir bin geben den Patienten heiße Schlafmittel. deshalb gehen wir deshalb geben wir ein Schmerzmittel oder machen wir eine örtliche Betäubung. Gibt es Komplikationen dieser Untersuchung? Ja, gibt ja einige Komplikationen kann durchführen. Zum Beispiel eine Infektion oder eine Perforation. Eine Perforation, ja. Blutung, Blutung natürlich. Allergie. Ja, Allergie, wenn wir benutzen eine Kontrastmittel. Nein. Nutzen wir während der Untersuchung Kontrastmittel? Nein, ama Allergie Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel. olmaz. Beruhigungsmittel. Gegen Gegen Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel, okay. Bence olmuyordur yani ona da. Neyse. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Guten Abend, Herr Oberarzt. Wir haben heute einen neuen Patienten. Ich möchte mit Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Max Müller. Max Müller ist 61 Jahre alt, 1,71 Meter groß und 91 Kilogramm schwer. Herr Müller stellte sich bei uns heute wegen seit 3 Monaten bestehende Fatigue und Schlafligkeit vor. Der Frau des Patienten hat bemerkt, dass der Patient Atemstillstand und Schnarchen beim Schlafen hat. Der Patient berichtete über einen Gewichtszunahme von 15 Kilogramm innerhalb von 2 Jahren. Außerdem leidet er unter Sephalgie. Der Patient die vegetative Anamnese sind folgende bekannt: Obstruktion, Nykturie, Hyperhidrosis und Insomnie. Insomnie. An Vorerkrankungen nannte er seit 15 Jahren arterielle Hypertonie, seit 2 Jahren chronische obstrüktive pulmonäre Erkrankungen, seit 2 Jahren eine Prostathyperplasie, der Medikation nimmt ein Spray bei Bedarf gegen chronische obstrüktive pulmonär Krankheit und Amlodipin Tablet 10 Milligramm einmal täglich, Aspirin 15 Milligramm einmal täglich. Außerdem nimmt gegen Prostatahyperplasie, ein Tablette gegen Prostatahyperplasie ein. Aber der Name und die Dosierung sollten geklärt werden. Der Patient wurde mit 35 Jahren an eine Appendektomie durchgeführt. Die Fragen nach Allergie wurde verneint. Er ist jetzt nicht Raucherin seit 2 Jahren, aber er hat 25 Jahre ein Schachtel Zigarette geraucht. Und er trinke Bier und Wein. Im Bezug der Familienanamnese teilt er mit, dass die Mutter an Bronchialkarzinoma vor 5 Jahren gestorben ist. Der Vater hat Diabetes mellitus. Er treibt kein Sport. Er arbeitet als Führer LKW-Fahrer, aber jetzt er ist arbeitslos. Er ist verheiratet und hat 3 Söhne. Die Söhne sind gesund. Ich gehe von einem Verdacht auf Schlafapnoe-Syndrome aus. Da der Patient typische Symptome dafür aufweist, der Patient leidet über Atemstillstand und Schnorchen beim Der Patient leidet unter. Entschuldigung, leidet unter Atemstillstand und Schnorchen beim Schlafen. Außerdem klagte er über Fatigue. Das spricht für Schlafapnoe-Syndrom. Und meine Verdacht, Entschuldigung, als Differentialdiagnose kommen auch Hypothyroidie, Bronchialkarzinoma in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst den Patienten Vitalparameter überwachen, dann würde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Schwellungen am Beinen und Farbeänderung am Lippen und eine Vergrößerung am Thyroid vorliegen. Außerdem auskultiere ich Lungen und die Lungen und das Herz. Außerdem taste ich Thyroid ab, ob es eine Knoten und Vergrößerung gibt. Neben körperlicher Untersuchung wäre eine Laboruntersuchung sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei wurde ich klein Blutbild, klein Blutbild, Kleines Bild. ein kleines Blutbild, CRP, BSG, TSH, T3, T4, und Leberwerte, Entzündungsparameter bestimmen lassen. Danach würde ich simwohl eine Röntgenaufnahme der Lungen durchführen, um mögliche Lungenprobleme auszuschließen. Und würde ich eine Tiroid-Sintigraphie und gegebenenfalls Tiroid-Sonografie durchführen, um mögliche Tiroid-Pathologien auszuschließen. Des Weiteren hat er Kopfschmerzen. Ich würde eine CT des Schädels durchführen, um mögliche Gehirnpathologien auszuschließen. Sollte sich meinen Verdacht Diagnose zu bestätigen, nein, nicht zu bestätigen, sollte sich mein Verdacht Diagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Ich würde zunächst dem Patienten einen Zugang legen, den Flüssigkeit verabreichen. Als Therapie werde ich dem Patienten CPAP Therapie, nasal kontinuus pozitife Airway Pressure und dann empfehle ich dem Patienten ich empfehle dem Patienten Änderung der Schlafposition. Schlafen in Seitenlage und Gewichtsreduktion, Alkoholkarenz und Sedative. Es wäre sinnvoll, wenn ich eine HNO Konsultation anordnen, um meine Therapie des Patienten zu optimieren. Wenn Sie in dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit dieser geplanten Untersuchung fortsetzen, Herr Oberarzt. Ja, Herr Kollege, wie können eine Anämie ausschließen? Ja, ich um die Anämie auszuschließen, werde ich erst kleines Blut veranlassen. Ja, Höberarzt. Und Und beobachten Sie bei der körperlichen Untersuchung, um eine Anämie auszuschließen? ja, Sie haben recht, Herr Oberarzt. Achte ich darauf bei körperlicher Untersuchung, ob Blase in Lippen oder Blase in Konjunktiva gibt oder der Patient hat Tachykardie, Tachykardie oder Blase in Nagel gibt, ja. Herr Kollege, wie kann man Gewichtsverlust? Ja, ich empfehle den Patienten, Diätisyen zu kommen, oder? Einen Diät machen, Ja, einen Diät machen. regelmäßig Sport Herr darum, treiben. dass Diätprogramme zum Beispiel niedrige Kalori essen vielleicht. Wie können Sie Hypothyreose ausschließen? Ja, ich würde Thyroid Parameter TSH, T3 oder T4 veranlassen und ich würde außerdem würde ich den Patienten Thyroid Sonografi durchführen. Hörer Würden Sie Troitzintigrafi durchführen? ja, gegebenenfalls würde ich den Patienten Thyroid Sintigrafi veranlassen, ja. Herr Kollege, wie können Sie metabolische Sindrome ausschließen? Metabolische Sindroma, ja. Ja, ich habe keine viele Erfahrung über das Thema, Herr Oberast. Nach der Prüfung werde ich diese Thema nachschlagen, Herr Oberast. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Meine Frage ist fertig. Einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Es geht um Max Müller, einen 61-jährigen Patienten, geboren am 1.7.1964, 1,71 Meter groß, 91 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor, aufgrund seit 3 Monaten bestehender, zunehmender Fatigue sowie Somnolenz. Somnolenz. Als Begleitsymptomen liegen Sephalgie, bewegungsabhängiger Dyspnoe vor. Der Patient klagte über Apnoe und Schnarchen. Seine Frau habe Apnoe und Schnarchen beschrieben. Die Frage nach Tachykardie, Ödema, Husten wurde verneint. In der vegetative Anamnese fanden sich Gewichtszunahme 15 Kilogramm in einem Jahr, Nikturi zweimal in der Nacht, Obstipation. An Vorerkrankungen hat er Beninprostate-Hyperplasie seit 7 Jahren, chronische obstruktive Lungenerkrankungen seit 3 Jahren. Dagegen nimmt er gegebenenfalls Spiriva-Spray ein, arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Dagegen nimmt er Amlodipin 10 Milligramm morgens ein oder 10 Milligramm Amlodipin morgens ein. Darüber hinaus ni nimmt er 100 Milligramm Aspirin ein. Bei ihm wurde eine Appendektomie vor 35 Jahren durchgeführt. Er wurde wegen Lungenerkrankungen stationär behandelt. Bei ihm Allergien und Unverträglichkeiten, keine bekannt. Er ist seit 3 Jahren nicht Raucher. Davor habe er 35 Jahre lang eineinhalb Schachtel Zigaretten geraucht. Er trinke ein bis zwei Flaschen Bier seit 41 Jahren. 41 Jahren. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet. Er lebt mit seiner Frau zusammen. Er habe zwei gesunde Söhne. In der Familienanamnese fand sich Diabetes mellitus beim Vater, Bronchialkarzinom bei der Mutter. Die Mutter vor 5 Jahren an Bronchialkarzinom verstorben. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Schlafapnoe-Syndrom. Dafür spricht Apnoe, Schnarchen, Fatigue, Schlafrigkeit. Differentialdiagnostisch kommen Hypothyreose, Herzinsuffizienz, Lungenembolie in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Dabei würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion beurteile ich allgemeinen Zustand des Patienten und Vergrößerung des Halses. Bei der Palpation achte ich darauf, mögliche Schilddrüse oder Schilddrüsevergrößerung. Bei der Auskultation auskultiere ich Lungen, um eine nein, nicht Lungenembolie, Entschuldigung, um eine Lungenödem auszuschließen. Zur weiteren Diagnostik würde ich eine Laboruntersuchung durchführen, um Blutbild, Thyroidwert, Schilddrüsenwerte, darunter T3, T4, TSH und D-Dimer und Pro-BNP-Werte zu bestimmen. Sollte sich um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich Polysomnographie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die folgende Therapie empfehlen: Gewichtsreduktion, Lebensstiländerung und gegebenenfalls eine chirurgische Eingriff. Eine Therapie empfehlen Gewichtsreduktion. oder anordnen? Ja, anordnen. Herr Robert. Herr Kollege, Sie haben gesagt, als Differentialdiagnose kommen Herzinsuffizienz in Frage. Wie können Sie Herzinsuffizienz ausschließen? Zunächst würde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, ob eine Ödeme im Lungen, ob ein Ödeme im Beinen es gibt. Danach würde ich den Patienten auskultieren, um eine mögliche Lungenödem zu beurteilen. Aber Goldstandard ist Echokardiographie. Bei der Echokardiographie messen wir Ejektionfraktion. Würden Sie in diesem Fall ein EKG schreiben? Ja, Herr Oberarzt, um eine mögliche Koronarherzkrankheit auszuschließen, würde ich ein EKG schreiben. Oder Und Herzritmstörungen ausschließen. Ritmstörungen. Herzrhythmusstörungen, ja. Wie können Sie Lungenembolie ausschließen? Um eine Lungenembolie auszuschließen, würde ich Laboruntersuchungen durchführen. Dabei würde ich Dedima-Werte messen oder beurteilen. Was beachten Sie bei der körperlichen Untersuchung, um eine Lungenembolie auszuschließen? Bei der körperlichen Untersuchung messe ich die Vitalparameter. Beim einer Lungenembolie Sauerstoffsättigung vermindert. Und Und ich kenne keine Ahnung. Lungenabhörend, Lungenabhörend Aber mit Oskultasyon können wir beurteilen. Siyanoze kontrollieren, Ja, Venenstauung, Lippenveränderungen, ja. und weiter. Goldstandard ist CT Thorax mit Kontrastmittel. Und Und Ventilasyon perfüzyon sintigrafi. Hörst du ventilasyon perfüzyon sintigrafi? ja, ich habe gehört, aber jetzt ich erinnere mich nicht daran. Können Sie so uns ventilasyon perfüzyon sintigrafi aufklären? Leider noch jetzt nicht, momentan nicht, Herr Oberarzt. Aber Würden ich Sie... kann CT mit Kontrastmittel erklären. Nein. Würden Sie in diesem Fall Duplex-Sonografie durchführen? Und warum? In diesem Fall am Anfang würde ich nicht Duplex-Sonografie durchführen. Duplex-Sonografie ist bei der Tiefvenenthrombose entscheidend. Ich denke, diesem Fall nicht Tiefvenenthrombose. Um eine Lungenembolie und TVT ausschließen, würde ich eine Duplex-Sonografie durchführen. Ja. Können Sie so uns Polysomnografie aufklären? Polysomnographie ist eine diagnostische Methode, bei der können wir Schlafapnoe-Syndrom diagnostizieren. Der Patient oder die Patientin übernachten zu Hause und wir Zu auszeichnen. Hause oder im Labor? Zu Hause oder im Labor übernachten? Habe ich zu Hause gesagt? Ja. Entschuldigung, im Krankenhaus, im Labor. Schlaflabor. Ja. Übernachten und wir aufzeichnen bei der Untersuchung Sauerstoffsättigung und Atemstillstand. Wir beobachten während der Untersuchung Gehirn elektrische Aktivitäten, Herz elektrische Aktivitäten, Sauerstoffsättigung. Richtig? Ja, richtig, Herr Oberarzt. Wir auszeichnen viele Parameter. Ja. Ist diese Untersuchung schmerzfrei, oder? Diese Untersuchung ist schmerzfrei. Man sollte nicht vorbereiten. Nach der Untersuchung gibt es keine Auffälligkeit. Gibt es keine Einschränkungen? Der Patient kann Einschränkungen. ihrem Alltag wie gewohnt fortsetzen. Ja. Danke für Ihre Hilfe. Okay. Meine Frage ist fertig jetzt.